الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alles Segen, Allahs Segen und Barmherzigkeit seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist, der wahrhaftige Prophet ist und das Siegel aller Gesandten und Propheten ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen und ihn besser und gewaltiger belohnen, als er irgendeinen anderen Gesandten belohnen wird. Liebe Geschwister, wir befinden uns in diesen edlen 10 Tagen, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim geschworen hat. Allah sagte, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Er schwört bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten. Und wir befinden uns gerade in diesen 10 Nächten. Gemeint sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Liebe Geschwister, nach genau einer Woche wissen wir insha'Allah ta'ala, für wen Allah azza wa jal dieses Jahr, in diesem Jahr, im Jahr 1433, bestimmt hatte, dass ihm diese Gunst erwiesen wird, dass er in Arafah gestanden haben wird. Nach einer Woche, insha'Allah, wissen wir, wem Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, seine Sünden vergeben hat und mit wem Allah subhanahu wa ta'ala geprahlt hat. In einer Woche, liebe Geschwister, das alles gilt zwar für unsere Geschwister, die sich auf der Pilgerfahrt befinden, aber der gläubige Mensch freut sich für seine Geschwister und wenn sie Freude empfinden und wird traurig, wenn sie ebenfalls Trauer empfinden. Es gibt aber einige Angelegenheiten, die wir mit ihnen teilen. Es gibt ein paar Vorzüge dieses Monats, die wir teilen, als auch ein paar Regelungen, die wir mit unseren Geschwistern teilen, die sich auf der Hajj befinden. Zunächst einmal, was die Vorzüglichkeit dieses Monats angeht, so reicht es und genügt es uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei diesen Tagen geschworen hat. Und Allah schwört bei Dingen, die bei ihm etwas Wertvolles sind, subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith unmissverständlich, in der Hadith bei Bukhari und anderswo überliefert, er sagt, es gibt keine Tage, an denen die rechtschaffene Tat wertvoller ist, als an diesen Tagen, und gemeint sind die 10 Tage von Dhul-Hijjah. Daraufhin sagte jemand zu ihm, O Gesandter Allahs, nicht einmal der Dschihad auf Allahs Weg. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht einmal der Dschihad auf Allahs Weg, es sei denn, jemand zieht hinaus mit seiner Seele und mit seinem Körper und kehrt mit nichts von, mit seiner Seele und seinem Körper, mit seinem Vermögen und kehrt mit nichts von alledem zurück. Zu den rechtschaffenen Taten diesen 10 Tagen, liebe Geschwister, gehört natürlich in erster Linie die Hajj. Zweitens gehört dazu jede rechtschaffene Tat, jede Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Dazu gehört das Fasten, dazu gehört das Gebeten der Nacht, dazu gehören die freiwilligen Spenden und dazu gehört nicht zuletzt, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet und zurückblickt auf dieses Jahr, was man begangen hat. Denn das ist der letzte Monat in diesem Jahr, liebe Geschwister. Denn wir Muslime rechnen nach dem Mondkalender und das ist der letzte Monat und so blickt der Muslim zurück auf das Jahr, was er getan hat, an Schlechtem, sodass er diese Fehler korrigiert und ausbügelt und an Gutem, damit er Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dankbar ist. Ebenfalls versucht er, eine bessere Beziehung aufzubauen zu seinen Geschwistern, indem er ihnen verzeiht. Und der Bessere von beiden ist immer derjenige, der dem anderen zuerst entgegenkommt und ihm sein Herz öffnet und nicht derjenige, der sagt, der andere kommt ja gar nicht auf mich zu. Zu den Regelungen, die wir mit den Pilgern teilen, liebe Geschwister, gehören die folgenden. Und zwar einmal in Bezug auf die Opfertiere und einmal in Bezug auf einige Verbote, die uns auferlegt worden sind, beziehungsweise denjenigen, die sich im Ihram befinden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selbst am Eid al-Adha, am Opferfesttag, geopfert. Und er hat seine Freunde und die Umma dazu aufgefordert. Und er war sogar sehr streng in Bezug auf Leute, die diese Opfertiere nicht dargebracht haben, obwohl sie dazu imstande gewesen wären. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer die Möglichkeit hat und trotzdem nicht geschlachtet hat, der soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Wer die Möglichkeit hatte und trotzdem nicht geschlachtet hat, soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Gemeint ist der Gebetsplatz, an dem das Eid-Gebet verrichtet wird. Und das ist nicht eine Aufforderung im eigentlichen Sinne, sondern das ist eine scharfe Kritik an jemanden, der diese Sunna unterlässt. Liebe Geschwister, wir opfern genauso wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam geopfert hat, weil das ein Gottesdienst ist und wir das nur in der vorgeschriebenen Weise ausführen dürfen. Und ebenso in diesem Fall machen wir dasselbe, was unsere Geschwister auf der Pilgerfahrt machen, die nämlich den Qiran Hajj oder Tamattu Hajj vollziehen. Sie werden auch eine Udhiyah opfern, möge Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen annehmen. Beziehungsweise heißt es bei ihnen Hadi, bei uns heißt es Udhiyah. Es ist also eine Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder, der behauptet, er liebt ihn, er folgt seiner Sunna. Und der Familienvater opfert für sich und opfert im Namen seiner gesamten Familie, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch gemacht hat. Am besten ist es natürlich, indem du mit deiner eigenen Hand dieses Opfertier schlachtest, denn das ist besser und vollkommener und der Sunna näher, als diese Sache in Auftrag zu geben. Stell dir vor, was dir alles vergeht, wenn du es in Auftrag gibst. Erstens, Allah sagte, dass er diese Opfertiere zu einer Sha'ira gemacht hat. Das heißt, zu einem Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala für uns gemacht hat. Zweitens, liebe Geschwister, dass man es nicht selbst macht. Und deswegen, wenn man es nicht selbst macht, vergeht einem die Belohnung dieser Mühe, die man auf sich nimmt. Drittens, man verwehrt sich selbst, Allahs Name subhanahu wa ta'ala zu erwähnen. Und dann kommt immer wieder die Frage, hat er den Namen Allahs erwähnt oder hat er Allahs Namen nicht erwähnt und so weiter und so fort. Und viertens, man verwehrt sich selbst, dass man etwas nicht davon isst. Und fünftens, liebe Geschwister, man nimmt nicht die Mühe auf sich, dass man dieses Fleisch auch verteilt. Und natürlich, die Belohnung ist groß, entsprechend der Mühe, die man auf sich genommen hat. Und Allah sagt im Koran al-Karim, so esst davon und gebt davon zu speisen. Und ebenso, du weißt nicht, wenn du das in Auftrag gibst, wird dieses Opfertier geschlachtet vor dem Eid-Gebet oder nach dem Eid-Gebet. Denn wenn es vor dem Eid-Gebet geschlachtet wird, dann ist es ein ungültiges Opfer. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach einem Bock mit Hörnern verlangte, der schwarze Beine, ein schwarzes Gesicht und einen schwarzen Bauch hat. Als man ihm brachte, sagte er, O Aisha, reiche mir das Messer. Danach sagte er, schärfe es mit einem Stein. Sie tat es, dann nahm er es und den Bock, legte es auf die Seite, opferte es und sprach, im Namen Allahs, O Allah, nimm von Muhammad, seiner Familie und seiner Gemeinde an. Hiernach opferte er, sallallahu alaihi wasallam, es. Und achtet darauf das Alter dieses Opfertieres, liebe Geschwister. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, der von Jabir radiallahu anha überliefert worden ist, er sagte, schlachtet nur eine Musinna, es sei denn, es fällt euch schwer, dann schlachtet ein mindestens 6 Monate altes Schaf. Eine Musinna ist ein Schaf, das mindestens 1 Jahr alt ist. Oder eine Kuh, die mindestens schon 2 Jahre alt ist. Und ebenso achten wir darauf, liebe Geschwister, dass das Tier keine bedeutenden Mängel aufweist. Denn Ubayd ibn Fayrus sagte, ich fragte Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, welche Opfertiere nicht erlaubt sind. Da sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich hinter uns hin und sagte, wobei meine Finger kürzer sind als die seinigen und meine Fingerspitzen kürzer sind als die seinigen, 4 Tiere dürfen nicht geopfert werden. Ein offensichtlich einäugiges, ein deutlich erkranktes, ein klar behindertes und ein gebrechliches, das kein Knochenmark mehr hat. Und daraufhin sagte der Überlieferer, und ich verscheue auch, wenn dieses Tier zu kurze Zähne hat. Daraufhin entgegnete er ihm und sagte, radiallahu anhu, was du verabscheust, das unterlasse, aber verbiete es nicht anderen, denn verboten ist nur das, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam verboten haben. Ebenso darf man sich eine Kuh zu 7 teilen, indem man jeder 1/7 bezahlt und einer von ihnen dann zum Beispiel das Opfer erledigt. Dann, das geht in Bezug auf die Kuh, liebe Geschwister. Ebenso, liebe Geschwister, teilen wir uns mit den Pilgern 2 Verbote, 2 Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen verboten hat. Und das gilt für jeden Menschen, der ein Opfer leisten möchte oder für jeden Menschen, der auch ein Opfer in Auftrag gibt. Das heißt, der Mann gibt in Auftrag oder schlachtet selbst, dann gelten für ihn die folgenden 2 Verbote. Sie gelten aber nicht natürlich für seine Ehefrau und für seine Kinder, denn sie haben ja kein Opfer in Auftrag gegeben, auch wenn sein Opfer für sie alle genügt. Salama berichtet nämlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer vorhat, ein Opfer zu opfern, soll, sobald der Neumond von Dhul-Hijjah eingetroffen ist, und er ist bereits eingetroffen in diesem Jahr 1433, weder von seinen Haaren noch von seinen Nägeln etwas nehmen, bis er geopfert hat. Und das wissen wir von den Leuten der Hajj und Umrah, ihnen sind 9 Verbote auferlegt worden. Uns sind 2 Verbote auferlegt worden für jeden Menschen, der ebenfalls vorhat, ein Opfer zu leisten. In diesem Jahr, liebe Geschwister, Alhamdulillah, fällt der Freitag genau auf den Eidtag oder der Eidtag genau auf den Freitag. Und so haben wir 2 Festtage in einem. Und das ist eine besondere Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah von uns allen annehmen. Aber Allah, der Barmherzige und der Edle und der Großzügige subhanahu wa ta'ala, hat es den Menschen wieder einmal einfach gemacht und leicht gemacht und weiß, dass manche von uns krank sind und weiß, dass manche von uns schwach sind und weiß, dass manche von uns beschäftigt sind. Und so hat er, Allah subhanahu wa ta'ala, denjenigen Menschen, die am Eid-Gebet morgens teilnehmen, erlaubt, dass sie am Freitaggebet abwesend sind. Er hat ihnen erlaubt, am Freitaggebet abwesend zu sein, unter der Bedingung, dass sie am Eid-Gebet teilgenommen haben. Das gehört zur Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Was aber nicht eine Aufforderung sein soll, dass man nicht trotzdem teilnimmt. Denn wenn man teilnimmt, ist das natürlich besser und vollkommener für den Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte an diesem Tag, als das geschehen ist, auch 2 Predigten gehalten. Ebenso möchten wir darauf hinweisen, dass dieses Jahr, Alhamdulillah, der Donnerstag wird der Arafat-Tag sein. Und das bedeutet, dass an diesem Tag das Fasten nicht nur Sunna ist, weil es Donnerstag ist. Und nicht nur Sunnah ist, weil es eine der 9 Tage von Dhul-Hijjah ist, sondern es ist sogar Sunnah, weil an diesem Tag der Arafat-Tag ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich erhoffe mir bei Allah, dass durch das Fasten am Tag von Arafat die Sünden des vergangenen Jahres, als auch die Sünden des zukünftigen Jahres alle vergeben werden. Möge Allah uns eure Sünden vergeben, die großen Sünden, als auch die kleinen Sünden, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Das Eid-Gebet, das sage ich aufgrund der Wichtigkeit auch jetzt, das Eid-Gebet wird dieses Jahr inshallah ta'ala in unserer Moschee hier um 8.30 Uhr stattfinden, um 8:30 morgens stattfinden, denn um 8 Uhr ungefähr geht die Sonne auf und um 8:30 inshallah ta'ala findet das Eid-Gebet statt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und von euch annehmen. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد